Hallo liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt für ein großes Projekt, für einen wunderbaren Abend. Hydrio, Hallöchen, willkommen zum Knackpunkt, Folge 7, glaube ich. Bin gerade noch am Schneiden, parallel, witzigerweise auch noch. Und mein Rechner, der wird auch gerade heute echt an Höchstleistung getrieben. Hallöchen, was geht? Ist wahrscheinlich keiner da, interessiert auch niemanden, aber an alle Zuschauer, die das dann auch nachher auf der Seite hören, und da wissen wir, dass es welche gibt. Danke, Hallöchen, willkommen. Heute dabei Christian und Bo das erste Mal. Ein freundliches Hallöchen und ich übergebe das Wort. Ich übergebe ganz professionell das Wort. Ich übernehme mal Christians Part heute so. Was trinkt ihr denn? Tja, Bo, was trinkst du? Erstmal schönen guten Abend an die beiden Gastgeber. Freut mich sehr, dass ich heute mich anschließen darf zu dieser Skype-Konferenz, die sich als Podcast rausgestellt hat. Als ich den Vertrag unterschrieben habe, war das nicht drauf. Was ich heute... Nein, wir sind alle live in einem Raum. Das ist ein Scherz nur. Was ich heute trinke? Nun, vor mir als jemand, der natürlich gerne Exporte und Importe liebt, steht vor mir eine Flasche Goldwasser. Goldwasser ist ein Kräuterlikör, 44%, und da ist pures Gold drin. Also habe ich, glaube ich, das Geld schon mal raus für heute. Meine Güte, was für ein reicher Pinkel. Die reichen, reichen Menschen. Der Gold säuft er weg. Reiche, reiche Menschen. Bist du denn mit Putin unter einer Decke, dass du jetzt all das Gold aufbrauchen musst der Welt? Kann man so sagen. Ja, vielleicht. Moment, ist Putin nicht ein Russe? Damit wir das klarstellen. Warte, ist nicht Putin Pommes mit Bratensoße? Und Käse? Das ist Poutine. Das ist ja etwas, was aus Kanada kommt. Das sind wir schon wieder in einer ganz anderen Ecke. Aber Sven, was trinkst du denn? Ich trinke abgeklebtes Bier. Immer noch zu feige, die Marke zu nennen? Ja, natürlich. Jede Woche. Alter, weißt du eigentlich, wie krasse Werberegeln Twitch hat? Ja, aber das Minderjährige vor der Kamera trinken, ne? Ich habe extra extra als nicht jugendfrei getaggt. Das ist bloß nicht, weil wir Scheiße und Fotze sagen. Mhm. Ich möchte ja niemandem was verraten, aber da drin ist in Wirklichkeit Eistee. Oh. So, aber ich habe dir ja geschickt, du kannst ja dann sehen, wie bei mir meine Bierauswahl da 1 bis 4 liegt. Ach ja. Für den Würfel, was ich denn trinken darf. Oh Gott, warte, dazu muss ich das erstmal öffnen. Ich möchte kurz erwähnen, dass der Christian sich immer vor der Show wenigstens 4 Flaschen Bier hinstellt. So. Eine trinkt er während der Show. So, jetzt seht ihr alles, was Christian im Schrank hat. Okay, das packen wir mal direkt. Kästen, wir reden hier von Kästen. So, das packen wir direkt mal weg. Okay, alles, was Bier ist, darf nur irgendwie... Ja, die 1 bis 4, von links bis rechts. Warte. Die 2. Oh, das wäre langweilig. Ich hatte gehofft, dass vielleicht etwas, was mir polnisch ist, Bo helfen könnte, das auszusprechen, aber wir sind ja beim Falkenfelde. Edelmild, Premium-Export, traditionelle Braukunst, jetzt auch mit krebserregenden Chemikalien. Ich rieche schon wieder, dass sich Themen heute überschneiden. Nö, ich werde das kein bisschen anschneiden, Mann. Achso, okay. Weil ich ignoriere das geflogen. Mhm. Prost. Prost. Prost. Wobei, das können wir eigentlich direkt mal wirklich ansprechen. Ich müsste das allerdings mal kurz raussuchen. Pestizidrückstände gefunden. Wie heißt der Dreckskram nochmal? So, Leute, für alle, die jetzt bei Twitch übrigens sind, ihr könnt mal live mitlesen. Aber es ist Glyphosat. Ach, ups. Ein Unkrautvernichter. Interessiert es euch genauso wenig wie mich, dass das Zeug schon jahrelang irgendwie im Wasser ist und eigentlich schon über alle möglichen Lebensmittel schon zu Tonnen aufgenommen wurde? Ich würde gerne wissen, ob das schädlicher ist als Alkohol. Wenn mir Fallout 4 etwas beigebracht hat, ist, dass ich so eine Sweet Roll essen kann und nur 5 Reds davon bekomme. Dann weißt du ganz genau, dass das Glyphosat nicht beim Ansatz so schlimm sein kann. Ja, genau, also Prost auf alle! So, was haben wir denn hier? Ja, also wie gesagt, ich wollte das Thema jetzt eigentlich wirklich auch nicht ansprechen, weil wie gesagt, mich interessiert es halt echt null. Ich hatte es gerade nur noch bei der Tagesschau noch offen, weil ich dachte mir, da kann man ja mal alle möglichen Themen mal kurz rausziehen, die in irgendeiner Form einen etwas größeren Radius haben. Sicher. Ich meine, komm, das ist genau wie mit dem roten Fleisch und so. Ich hoffe, du sprichst auch das, woran ich jetzt denke. Ansonsten haben wir ein extra Thema. Ja, komm ruhig, ist okay. Du bist ja Gastgeber, also solltest du mit deinem Thema anfangen. Deswegen gebe ich dir auch, gebe ich dir auch gerne das Wort. Als Gastgeber. Ah, ja. Okay. Nee, wunderbar. Kann ich auch damit arbeiten. Seit vor über 3 Tagen hat sich herausgestellt, dass in Schokoriegeln durch eine Rückrufaktion Plastikteile gefunden wurden. Richtig. Das heißt, dass wir in über 55 Ländern alle Schokoriegel vom Mindesthaltbarkeitsdatum 2016 bis 2017 zurückgerufen wurde. Das ist hier eine ziemlich große Menge. Wir sprechen hier von über 40 Millionen Schokoriegeln, Snickers, Twix, Mars, Bounty. Geil, ich hoffe, ne? Ihr habt eure Schokoriegel genossen. Vergiss Milky Way nicht. Das ist ganz, ganz Milky Way gehört natürlich auch dazu. Aber das wären auf jeden Fall mehr. Der Großkonzern Nestle hat natürlich damit, ziemliche Verluste. Und das nur bei einem Schokoriegel. Deswegen suchen sich die ganzen Batchnummern raus, die ja gepackt werden. Müssen dann suchen. Betrifft mich auch indirekt. Echt? Nicht nur als Konsument. Ja. Machst du etwa die Riegel? Nein, ich verarbeite sie auch teilweise. Ekelhaft. Ich weiß nicht, was du in der Branche arbeitest. Ist das nicht hammer ekelhaft? Ist zufällig was abge... hast du zufällig irgendwelche Plastikteile reinfallen lassen in die Regel? Rein zufällig natürlich. Nein, ich lasse sie natürlich verpackt an den Kunden weitergeben. Ich meine, liegt dann einfach so nur daneben. Schlimm und es könnten Leute ersticken, aber ich denke mir da bloß, es könnte viel schlimmer sein. Wenigstens ist es nicht irgendwie ein Rattenkopf im Bier oder so. Also. Oh Gott. Entschuldigung, aber diese selbe Situation hatten wir doch in Amerika. Die haben dann auch irgendwann rausgefunden, wie wir Kinderüberraschungseier nach Amerika bringen. Kennt ihr die Lösung? Ihr habt sie schon im Laden gesehen. Schoko. Einer von euch beiden? Nicht? Okay, ihr kennt doch diese Kinderüberraschungseier, die wir im Sommer bekommen, weil natürlich im Sommer schmilzt die Schokolade um das Plastik herum. Deswegen haben sie diese halben Eier. Diese werden in Amerika verkauft, weil da ist ja nichts, was das Essbare nicht um etwas, was nicht essbar ist. Das haben wir ja jetzt in dieser Form ja auch wiederum. Nur wenn du halt irgendwie ein Stück Eimer oder ein Strohhalm in deinem Marsriegel findest, den musst du erst aufweichen, bevor du den ausschlürfen kannst. Obwohl, so Mars-Trinkpäckchen? Ich fand's auch richtig geil, wie die dann so auch später nach verhärteter Nachfrage überhaupt erst drauf überhaupt eine Antwort gegeben haben. So, ja, bei uns wurde irgendwie so ein Rohrsystem irgendwie, da wurden irgendwelche Plastikkappen getauscht und so. Und ja, einem ist das halt irgendwie so, ja, dann in den Schokoladenbehälter gefallen. Ja, was für Plastikkappen sind das denn? Wir kaufen nie wieder was in anderen Ländern. Ja, lieber Metallkappen. Scheiße, es ist echt so dieses, ich frage mich echt, wow, wie ist das durch eine interne, weil das muss ja schon irgendwie, ich weiß nicht, wo haben die ihre internen Kontrollen sitzen? Was so... Die sind knallhart, glaub mir. Knallhart. Was so, ja. Aber da beißt doch keiner rein. Ich glaube auch, dass das richtig hart ist, wenn da so ein, sag ich mal, ein Plastikbehälter mit irgendwie so 20 cm Durchmesser oder so im schlimmsten Fall. Wir sprechen hier von Nestle. Stell dir vor, das wäre bei McDonald's passiert. Gleiche Größe. Wenn da etwas passiert, das sind Verluste. Bei Nestle scherzt niemand. Ich denke auch, weil es ist ein Stück. Bisher ist auch kein weiteres gefunden worden, oder? Das ist schwer. Vor allem, wenn das sind dann interne Informationen, auf die wir meistens dann wieder keinen Zugriff haben. Die sagen so, ja, wir werden irgendwann eine Konferenz starten und dann halt sagen, was passiert ist, aber erstmal warten wir auf die ganze Retoure. Okay. Überleg mal, 40 Millionen Schokoriegel, das dauert. Nestle. So, da findet sich doch. Ja, aber bevor das einer mitgekommen hat, würde ja noch haufenweise von dergleichen trotzdem gegessen werden, bevor Leute wirklich an Retour oder so denken. Und dass von denen, die schon gegessen wurden, trotzdem keins gefunden wurde, das sagt mir, dass es ist nicht so, als ob jeder von den Dingern wäre. Wahrscheinlich haben die höchstens noch 2 oder 3 komplett weltweit darum, aber müssen sicherheitshalber trotzdem das machen. Ich habe gehört, 4chan übernimmt gerade so meine komplette Themenauswahl. Oh ja, geh auf B, sag uns, was das Thema ist, worüber wir reden müssen. Neben 9gag und Wikipedia und Tumblr und so, die wahrscheinlich wahrste Information, die es gibt. Ich benutze ein neues Wort. Die wahrste Information. Die wahrste? Die meistrichtigste. Die meistrichtigste fand ich mal ganz witzig. Das hat mal wirklich ein Mitschüler von mir gesagt. Das ist die meistrichtigste Antwort. Ich habe ja immer im Unterricht gesagt, je mehr Ausrufezeichen, umso richtiger der Satz. Richtig. Aber ich weiß, wir sind ein bisschen später mit. Vor allem, also, Entschuldigung, wenn ich das jetzt wirklich so harsch unterbreche, aber ich habe etwas, das liegt mir wirklich, auf dem Magen. Wir alle haben ja den Tod von Stars in den letzten Jahren ja mal so erfolgreich ignoriert. Minnie Mae ist hier. Aber einen kann ich nicht ignorieren und das ist Shimona. Motherfucking Peter. Peter. Oh, ja. Peter fucking lustig, Alter. Danke. Wunderbar. Er geht so in die Annalen hinein. Er geht so in die Annalen hinein. Peter fucking lustig. Ja. Und, Ey, das deswegen ist nicht lustig, okay? Nee, das ist wirklich nicht lustig. Einer der wenigen Leute, bei denen ich mir wirklich auch so dachte, okay, scheiße, dass der tot ist. Aber eine Frage, Entschuldigung. Aber eine Frage, die ich mir dann stelle, ist, welche Art von Schlagzeilen hat er in den letzten Jahren gemacht, sodass er wieder auf sich aufmerksam macht? Weil für mich war es so, er ist in Rente oder so etwas gegangen. Mhm. Hier, ne? Mhm. Seine Seele möge ruhen, in Frieden. Ich glaube, das ist das, was er wollte. Zwar tragisch, ne? Er hat ja viel mit unserer Kindheit zu tun gehabt. Oh, ja. Meine speziell, vor allem für mich, ich habe gerne seine Sendung geguckt. Ich habe sehr viel davon auch lernen können. Ich finde es auch schade, dass wir heutzutage nicht mehr solche quasi. Genau, so eine. Nee, sprich weiter, Galileo, ich wollte das so musikalisch unterlegen. Eine Galileo-Sendung für Kinder im Grunde. Und das. Es ist okay für mich. Ich meine, ja, mit dem Alter kommt so etwas. Schade drum, ne, aber freut mich. Auch für die Familie, dass sie einfach so sagen können, so, er ist von uns gegangen, ist zwar traurig, aber jeden kommt seine Zeit. Ich sehe den Tod anders vielleicht als andere Menschen. Für mich ist das so eher so auch, er hat sein Leben vollbracht, er hat sein Werk hingelegt und ja. Wobei, ich habe letztens noch mal beim Nachfolger mit reingeschaut. Mal, wann war das? Samstags morgens hier auf ZDF läuft das ja noch teilweise. Ich weiß mal nicht, wie aktuell das ist. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber der Nachfolger, ganz ehrlich, ich finde den jetzt nicht schlecht. Ich müsste mal kurz gucken, wie der wieder heißt. Also der ist okay, der ist halt so ein bisschen jugendlich Aber nicht so schlimm wie dieser Willi will's wissen. Sven, du weißt nicht, was und ist, wenn du nicht Bim Bambino und Sonja Kraus gesehen hast. Jetzt beleidigst du mich. Aber nochmal zum Peter zurückzukommen, weil für mich ist aus der Sicht jetzt so dieses, weil ich habe mich dann ein kleines bisschen mehr wieder mit dem befasst und fühle mich jetzt auch ein bisschen schlecht dazu, weil vor einigen Jahren kam ja dieses Gerücht auf und die Sache, dass er eigentlich Kinder kein bisschen leiden kann. Was ich vor ein paar Tagen gelesen hatte, was auch nicht wahr ist. Ja, das ist der Punkt, an dem ich bin, weil ich hatte es einfach dann so als hingenommen, hatte mir nicht wirklich die Mühe gemacht, das weiter nachzufolgen, hab's halt einfach bloß genommen, wie es ist und hab's irgendwann auch nicht angezweifelt. Und jetzt habe ich auch erst wirklich dem Prozess beigekommen, wie das überhaupt entstanden ist und fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich halt dem Kerl, der für so einen großen Teil meiner Kindheit verantwortlich ist, nicht mal mehr den Zweifel halt geschenkt habe zu seinen Gunsten. Ja, das klingt komisch, ist aber so. Weil das ist die Sache, wie er halt gesagt hatte, hier als Zitat ist das von dem Interview, was er gegeben hatte. Sicher, Kinder stören und sind klebrig. Na und? Das wissen die doch selbst. Und natürlich stören sie. Sie haben aber auch ganz andere Ansprüche. Und die haben sie mit Recht. Vielleicht merken Kinder, dass ich sie akzeptiere und da akzeptieren sie mich auch und sagen, ey, der lustig ist cool. Ich weiß nicht, was an mir cool ist, aber das sagen sie. Und dass er halt auch meinte, dass er mag es nicht, mit Kindern zu arbeiten, weil wenn man es jetzt im Nachhinein sich anguckt, das ist ja auch was in Hollywood eine der Sprichwörter eigentlich ist, dass das Schlimmste, was du tun kannst, ist mit Kindern oder mit Tieren arbeiten. Unberechenbare Verhaltensmuster. Weil du eine Szene dreimal drehen musst. Ja, ich beschreibe es einfach mal als unberechenbare Verhaltensmuster. Der neue heißt übrigens Guido Hammesfahr. Ich habe gerade nochmal den Link gepostet. Dann viel Glück damit. Hat große. Ich fand ihn echt gut. Also er hat wirklich einen großen Schuh, in den er treten muss. Einen wirklich sehr, sehr großen Schuh. Und Helmut Kraus, lebt der eigentlich noch? Weiß das zufällig jemand von euch auswendig? Also der Nachbar. Dunno. Wobei, der ist geboren 41. Ich hatte an das Thema auch gedacht. Deshalb habe ich mir einen Wodka gegossen und auf den Peter. Peter, auf dich. Prost. Was mir aufgefallen ist, der gute Peter kommt ja aus Polen. Echt? Ja, er kommt aus Breslau, was unter uns Polen auch Wrocław genannt ist. What the fuck? Ist das Polen oder ist das, wir hätten nicht verloren? Nee, Breslau, Schlesien, Tatsache. Ja. Also es ist, hätten wir nicht verloren, wäre es Deutschland, Polen. Oder hätten wir nicht angefangen, wäre es Deutschland, Polen. Nee, wir reden über keine politischen Dinge. Also hätten wir den Krieg nicht verloren. Ja, wir hatten diese Schweigeminute von wegen so, okay, ist das klar, Bo? Ja, ist in Ordnung. Naja, übrigens, wenn wir gewonnen hätten. Oh, die Parole hier kommen. Wo ist mein Goldwasser? Shit, Mann. Oh, shit. Oh, Gott. So. Ja gut, da die Hemmungen ja alle gefallen sind. Nee, gut. Ich hab nein, so schlimm ist auch wieder nicht. Ja, aber ich hab da was. Echt? Oh. Blitzrunde. Oh, Gott. Twilight oder 50 Shades of Grey? Twilight, danke. Was sagtest du? Achso, Twilight. Ja, ich hab alle Filme gesehen. Ich bin großer Twilight-Fan. Nein, Sven, die Regeln. Hm? Blitzrunde. Keine Argumentation. Das war kein, das war nicht auf die Frage bezogen. Ich sagte doch nur rein zufällig, ja, aus völlig unerschlossen. Dass ich Christian ja ausgeschlossen hat. Nur mal kurz einzusprechen. Team Edward oder Team Jacob? Wer war nochmal wer? War Jacob dieser Wolf? Wow, du bist so gut da drin. Nein, jetzt im Ernst. Jetzt im Ernst. Ich hab ihn überrumpelt. Das war ja eine inoffizielle Sneaky-Blitz-Runde von Bo. Hab ich übrigens jetzt trademarkt. Vielen Dank. Edward. Wer war nochmal wer? Edward war der Vampir. Dann sag Vampir oder Werwolf. Achso, Werwolf, also Hund. Eigentlich wollte ich Christian disqualifizieren, weil er dann nicht zu dieser Blitzrunde gehört. Aber irgendwie finde ich Christian jetzt wieder viel charismatischer als vorher. Twilight, guck mal, wenn ich jetzt Twilight Hund eingebe, dann wow. Oh, versuch sichere Suche zu machen. Wir ja, ich auch schon so, okay, Safe Search an, okay, easy. Oh Gott. Ja, ich bin Team Hund. Gut, dann bist du Team Hund. Aber mit Peter Lustig ist es ja nicht nur er dieses Jahr, weil eigentlich ein großer Teil von vielen Kindheiten Achtung, stirbt. Wie sagt weil der du König? Hast ja die schon ein bisschen älter sind, wo David Bowie zur Musik und so war. Ja. Und dann hast du die Jüngeren, wo Snape jetzt mitgestorben ist. Übrigens David Fuck's Bowie, nicht. Dass er ja gestorben ist. War für mich auch so ein Schock, vor allem, weil ich bin ja auch teilweise mit als großer Anime- und Manga-Fan auch mit solchen Serien wie JoJo's Bizarre Adventure aufgewachsen. Einer meiner Lieblingscharakter aus der Serie ist nach ihm gestylt worden. Und zwar spielte dort einen Serienkiller und war der Antagonist eines ganzen Arcs in der Serie. Und als er gestorben ist, ging ich halt an diesem Morgen an den Twitter und guckte mir die Nachrichten durch und überall so die Bilder von den Charakteren. Ich so, oh, David Bowie ist gestorben! Oh, verdammt! Okay, und weißt du, was okay, welcher David Bowie war der nachgestylt? Weil David Bowie war ja so ein Künstler, der war wirklich in jeder Dekade komplett anders vom Aussehen, vom Stil, von allem und doch irgendwie. Nee, gut. Sicher. Übernimm mal kurz das Thema. Hero. Ich suche für euch ein paar Bilder raus, ja? Mhm. War es der mit einem Stern im Auge? Nein, ist es nicht. Ja, rede mal kurz weiter, ich suche für euch ein paar Bilder raus. Okay, während er Snape sucht, So, was nehmen? Das noch nicht. Ah, doch, warte, das ist recht aktuell gerade. Ist jemand von euch Eurovision Song Contest affin? Ein wenig, würde ich sagen. Ich bin da nicht gefolgt. Aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Auf Jamie Lee Kriwitz. Mhm, genau. Die, da gab's nämlich, diese Dame, die gewonnen hat. Ist sie verwandt mit Nein? Nicht mit dem Hunger Games Schauspieler Lenny Kravitz. Mm-mm. Aber mich hat ihr Name beim ersten Hinhören auch ziemlich daran erinnert. So, also ich weiß nicht, ob das wirklich ihr Name ist oder ob das der Künstlername ist. Ich behaupte mal Künstlername. Wenn es das nicht sein sollte, tut's mir leid. Jamie. Call me, maybe. Die Nummer wird jetzt eingeblendet. So. Und wie ist sie? Ich habe sie nur mal in der Wiederholung kurz gehört, weil ich fragte nämlich, ob ihr affin seid, weil ich bin es nämlich so gut wie gar nicht. Also ich gucke mir den mal an, wenn er ist, aber so den ganzen Vorentscheidskram und so, den gucke ich mir gar nicht an. Aber ich bin eigentlich durch... Ich habe nur mitbekommen, dass der Siegler, oder wie heißt der Kerl, dass er wieder mal verloren hat? Siegler? Ja, irgendwie der eigentlich vor 10 Jahren oder so immer gewonnen hatte mit dem, der einfach sein Lied für den Künstler geschrieben hat und jetzt seit Stefan Raab nichts gewonnen hat. Ralf Siegel, meinst du? Ralf Siegel war der, ups. Achso, ich war gerade so, Siegler. Welcher Siegler? Ja, ich wusste seinen Namen nicht mehr. Okay. Gott. Mahlzeit. Wie der Rest von Deutschland, das scheinbar auch nicht was. Oh Gott, Alter. Weil ich mal die Facecam gleich mal ausfangen. Vielleicht kotze ich hier, ey. voller Spucke. Dude, mach die Facecam drauf, das macht Quote. Warte, ich hab die Facecam an. Ich hab die Aufnahme nicht drin. Ja, aber drauf auf deine Kotze. Hier, poste ich mal kurz in die Gruppe. Ist der Charakter. Sorry von den European Vision Song Contest. Ich möchte mal kurz davon weggehen. Das ist der Charakter ist okay. Namens Kira Higashikata. Ach, und hier ist so... Aus wie Snake. Das ist, glaube ich, 80er Bowie, oder? Mhm, das ist richtig. Und nach ihm wurde er halt gestylt. Ach so, du meinst auch, David Bowie gestylt. Ach so, nach David Bowie, gestylt. Genau, genau. Ach so, nicht schön. Ich war gerade noch bei Snape. So wie er... ja, du okay. Warst bei Snape. Ich war einfach noch bei David Bowie gewesen. Okay, Entschuldigung. Okay, verdammt, ich möchte jetzt sehen, wie nach Snape gestylt ja, einer aussieht. Ja, aber ohne Scheiß, ich hab jetzt so einen verhältnismäßig blassen, irgendwie in schwarzer Kleidung mit halt schwarzen, schulterlangen Haaren irgendwie erwartet. Deswegen. Entschuldigung, ich hatte halt nicht David Goth Bowie Jojo. Im Hinterkopf. Minus 10 Punkte für Svendor. Sven Rohr. Ich bin Hufflepuff. Glaube ich. Oh. Ich bin Gryffindor. Das tut mir leid für dich und deine Familie. Ich bin Gryffindor. Wow, du sitzt oft zur Familie, du Lappen. Mhm. Ja, und? Aber ich bin zu dem Teil, der aber nicht fucking. Aber versinke nicht in Selbstmitleid. David Bowie, meine Damen, meine Herren. Ja, aber Jamie Lee Kriwitz fährt nach, wo ist das jetzt? Stockholm. Die ist 17. Viele Leute sind jetzt der Meinung und hoffen natürlich darauf, dass es sich jetzt wie bei Lena Meyer-Landrut wiederholen wird. Und das, keine Ahnung, dann irgendwie, weil sie ja dann irgendwie gerade frisch 18 wird und so anders ist und so frisch ist und so knuddeli. Dass sie das auch gewinnen wird. Seht ihr das genauso? Wobei ich auch keine Ahnung habe, wie die Konkurrenz dieses Jahr aufgestellt ist. Ganz ehrlich. Also müssen wir sagen, es wäre gut, wenn Deutschland gewinnt. Weil meine Aussagen vorher sind ja aufgezeichnet. Aber ganz ehrlich. Hashtag ganz ehrlich. Für mich ganz ehrlich, ich habe noch keinen Titel von den ganzen Contests gehört. Deswegen reserviere ich zu mir meine Meinung über alles. Okay. Ob Deutschland gewinnt? Immer. So, ich bin auch bei jeder WM dabei. Ich bin auch, wenn jetzt halt meine Vorlieben Borussia Mönchengladbach spielt, bin ich auch immer dabei. Ja, habe mich gerade als Borussia geoutet. Aber anders als ihr denkt. Anders als ihr denkt. Ich bin kommenden Mittwoch im Stadion, Mami. mal außen vor, ich kann da jetzt dazu wirklich nichts sagen. Abgesehen davon bin ich ein extrem unmusikalischer Mensch. Leider. Merkt man überhaupt nicht. Ich würde ja sagen, du könntest es mal einspielen, aber dann würden wir verklagt werden. Wir würden Werbung machen. Ja, Sponsor. Richtig. Ja, unser Sponsor ist ab sofort der Eurovision Song Contest 2016. Stockholm. Und natürlich Stockholm, die Stadt Stockholm. Komm aus dir. Ihr macht super Smörrebröt. Die uns mit einem jährlichen Steuergeld von 20.000 Euro versorgt. Deswegen wir uns das überhaupt leisten können. Deswegen, alles andere wäre auch lächerlich. Das alles aus Privatkasse zu bezahlen, ging ja auch gar nicht. Ach übrigens, das ist auch das erste Mal, dass die Leute meine Fresse sehen, ne? Hallöchen. Bist du hübsch. Ja, weil die letzte Folge, übrigens, Entschuldigung, aber ich muss gerade noch, für letzte Folge, ich weiß, es wurde eine Facecam angekündigt und ich weiß, es wurde ein YouTube-Video dazu angekündigt, aber Leute, vergesst es, das war unschneidbar. Hm. Unschneidbar. Das ist schon, als Audio wird das schon die Hölle. Ja, das und war ja, ich gucke dich an, Mr. A. Mr. A wird schon wissen, wenn er angesprochen wird, dass Mr. A gemeint ist. Mr. Warte, das funktioniert nicht mehr. Ich wollte sagen Mr. An, aber beide sind an. Ja, an. Ja, er ist wieder mal wie die restlichen anderen Richtungen Gästeklo gesperrt worden. Ist eigentlich mittlerweile noch Platz? Okay, dann für eine Person müssen wir auslisten, jemand rauslassen. Für eine Person ist Platz. Punkt. Wir schauen ja keinen an. Wir können auch keinen anschauen. Keiner hat eine Webcam an, außer Sven. Das ist gelogen. Dude, durchbrech nicht die Illusion, ja? Wir sind eigentlich alle in einem Raum. Ja, deswegen, so, der eine sitzt hinter der Tür und der andere sitzt hinter der Tür. Und wo ist das Gästeklo? Das Gästeklo ist, da weit weg. Das ist mir viel zu weit weg. Ja, da ist auch Ansgar wieder mal reingequetscht und Marek, also. Ja, richtig. Keine Angst. Ja, jedenfalls, ich bin bei der irgendwie ein bisschen skeptisch. Das ist so. Meh. Das Problem, wir haben keine Aussagen darüber. Aber Weil wen berührt wirklich dieser Wettbewerb dann noch? War nicht die letzten Jahre das eh, dass irgendwie alle, also dass es mehr eine politische Aussage wurde von gegen Russland und für all die anderen slawischen Länder, die sich gegenseitig Punkte zuschieben? Konfliktwurst. Ich wollte gerade sagen, ist doch nicht. Konflikt. Ist das noch nicht so? Tolle Lieder von hier. Bestes Beispiel aller Zeiten. Sie mochte ich. Moment eben, ich muss mal kurz rausrufen. Ich hab nix davon. Geht grad nicht. So. Jedenfalls. Ich muss zumindest sagen, so von meinen Eltern war das eine tolle Song, also Eurovision Song Contest letztes Jahr, weil die reden heute noch davon. Hat ihnen anscheinend sehr gut gefallen. Die sind aber auch, was Musik angeht, besser bewandert als ich auf jeden Fall. Oder zumindest ich und meine Schwester und so. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, weil ich kenne deine Schwester nicht. Ja, die meisten werden sie nicht kennen, deswegen. Das ist schon witzig. Blitzrunde. Eine Kakerlake essen oder eine Ratte? In was für einer Ratte. Situation? Nein. Ratte. Nein? Ratte. Achso, also wirklich nur essen, okay. Aber wenn du Kakerlake essen. Ratte. Aber wenn du mich kennen würdest, wüsstest du, dass das mit der Ratte bei mir eine ganz einfache Lösung ist. Eine Endlösung. Nö, gar nicht. Du wirst nicht mehr erkennen, dass es eine Ratte hinterher wäre. Ich hätte ihn lecker gemacht. Ich meine, ich habe Ratatouille nie gesehen, aber ich stelle mir vor, dass es so endet. Also wenn du darunter ja vorstellst, dass das irgendwas mit Fleisch zu tun hat, ja, Prost Mahlzeit. Kann ich ja alles auf das Menü draufschreiben. So, aber vielleicht, Bo, ich weiß gar nicht, haben wir es dir erzählt? Wir haben nämlich jetzt ein weiteres Thema, über das wir reden müssen. Einmal nämlich für die Leute, die aus Versehen hier auf den Knackpunkt gekommen sind oder etwas völlig anderes erwartet haben. Warte, ich mach die Facecam extra größer. Leute, was sucht ihr hier? Jetzt mal ganz im Ernst, was sucht ihr hier? Ihr seid... Nein, Christian spricht eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen an. Ihr seid gern willkommen, aber was wollt ihr hier? Jetzt mal im Ernst. Und dass sich diese Internetseite, die ich vor ein paar Tagen angeschrieben hatte, dass sie doch bitte ihre internen Links überprüft und bitte unseren daraus entfernt. Fickt euch. Warum existiert eure Telefonnummer nicht? Ich meine, komm, wir hatten halt, Bo, wir hatten über WordPress uns ja mal eine ordentliche Adresse bekommen, knack.net. Mhm. Und irgendwie ein paar Tage später haben wir gemerkt, wir haben von einer gewissen Seite dort Verlinkungen bekommen. Und diese gewisse Seite ist nicht unbedingt das, was ich erwarten würde, dass das die ganz schnell Verlinkungen zu uns schalten würden. Nämlich die Seite war lesbentreff.de. Okay. Und und dort im Linkbereich war dann knack.net als... Ich zeig's mal eben kurz parallel. Deswegen. So, wir sind nämlich da. Warte, ich muss mal kurz ein bisschen reinzoomen. Guckt mal, Leute, wir sind da. Wenn man über diesen Link klickt, jetzt passt mal auf, ganz große Magie, kommt man zu unserem Podcast. Beziehungsweise zu unserer Seite, ist das nicht der Hammer? Deswegen, es ist super. Ja, aber was war denn die Beschreibung, was unser Knackpunkt eigentlich ist? Das kann ich dir sagen. Hiermit möchte ich noch mal ein bisschen Werbung für unsere Internetseite machen, knackpunkt.net. Und hier findet man den entsprechenden Text, den ich jetzt nicht vorlesen möchte, weil alle Leute sich den selber durchlesen können, wenn sie unsere Seite besuchen. Ja, nicht die hören, du Arsch. Die können auch knackpunkt.net in ihren Internetbrowser eingeben. Wir sollten ja ein Lesbentreff oder sowas. knackpunkt.net/ Was? Wir sollten ja ein Lesbentreff oder so etwas sein, laut der Linkbeschreibung auf lesbentreff.de. Das meine ich, du Horst. Achso, ich dachte, du meinst unsere Beschreibung auf der Internetseite. Nein, das ist ein Lesbi-Schwuler-Infoladen und Treffpunkt. In Hannover wahrscheinlich. Habt ihr schon einen Laden? Offensichtlich haben wir einen Laden. Ich hab gesagt, wir müssen T-Shirts machen, aber er meint nein. Ich wollte gerade sagen, wo sind meine T-Shirts? Ich hoffe, die sind am Leib bei dir. Naja, die Werbung scheint ja irreführend zu sein. Wir entschuldigen uns dafür. Trotzdem hoffen wir, dass ihr unterhalten werdet von uns. Alle kollektiv nicht lesbisch sind. Es tut mir... Wir haben nichts gegen LBGT-Community. Über die was? Wir haben nichts gegen die LBGT... Community, es ist nur... What the fuck? Wir sind nicht die Seite, die angeworben wurde. Also bitte ändert den Link. Das wäre wirklich sehr, sehr nett. Wir mögen die Klicks. Klicks sind toll. Nein, das ist aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe nämlich teilweise das Gefühl, dass da wirklich Leute, die das nämlich noch anonym vollziehen, da wirklich in irgendeiner Form eine ernsthafte Beratung suchen. Und das sind wir nicht. Das sind wir einfach nicht im Ansatz. Ja, nein. Aber ist okay. Ich meine, mir ist es ab sofort scheißegal, weil ich habe einfach mal zwei Mails geschrieben. Ich habe da mehrfach versucht anzurufen unter verschiedenen Nummern. Sowohl die verlinkte Adresse, die die Webgestaltung gemacht hat und auch die Links eingefügt hat, als auch versucht, die Seitenbetreiber selber anzurufen, wo die Nummer halt nicht mehr existiert. Deswegen Pech gehabt. Sorry. Einfach mal Pech gehabt. Ich habe es richtig amüsiert, dass ein Forum-Eintrag aus 2010 immer noch Klicks bekommen hat, die zu uns verlinkt haben. Wobei ich dir, glaube ich, schon gesagt habe, das war ich auf der Arbeit, als ich mal da parallel zu gesucht habe. Nein, du hast gesagt, du warst das nicht, weil du die Seite nicht erkennst. Nee, ich habe aber von irgendeinem Link, von irgendeinem Link habe ich mal auf unsere Seite zugegriffen und das war auch irgendein externer Link auf irgendeiner, in irgendeinem Forum, deswegen. Deswegen, den kannst du auf meine Kappe schreiben. Ich weiß nicht. Hashtag Sven ist nicht cool. Jetzt einfach nur so, ich weiß nicht, so ein Herz. Nein, darum geht's ja gar nicht. Das Wichtige ist, Sven ist keine Lesbe. Ja. Hashtag, wo ist die Kamera da? Sven ist keine Lesbe. Oh Gott, das ist ein Scheißherz, egal. Hashtag straight Sven. Aha. Wo habe ich mein Whiteboard? Whiteboard? Whiteout! Ey, sag nicht, dass es von Teddy gesponsert ist. Ups! Teddy sponsert uns. Ja. Teddy sponsert uns natürlich. Es ist witzig, wie er Angst hat. Teddy sponsert uns natürlich. Aber wo wir gerade bei Schwulen und Lesben waren. Habt ihr es mitbekommen? 26. Februar in Italien, ein ganz großer Tag. Der italienische Senat beschließt die Homo-Ehe. Oh, Gratulation. Die hatten es nicht schon vorher? Das ist ein großer Schritt in eine bessere Zukunft. In eine andere. Nicht unbedingt in eine bessere für viele. Ja, ich meine bloß, ja, es ist an sich, ne? Wenn man später dran ist, ja, als Amerika. Ist doch so. Ich glaube nicht, dass irgendein texanischer Ölmogul, jetzt will man richtig die Klischees raushauen. Dass ein texanischer Hinterhofbauer sich irgendwie drüber freut, dass sein italienischer Freund jetzt seinen anderen italienischen Freund liebhaben darf. Warum bin ich eigentlich so jugendfreundlich gerade, wenn ich schon, glaube ich, den Stream hier als nicht jugendfrei getaggt habe? Ich glaube, ein amerikanischer Redneck freut sich nicht darüber, wenn der eine den anderen pimpern darf. Fertig. Ich find's toll, wie du Pimper denkst, ist nicht jugendfrei. Ah, mir liegt so gerade ein rassistischer Italiener-Witz auf der Zunge. Hau raus, ist es jetzt auch egal. Ich bleib straight. Guck mal, es ist mein Debüt. Heute. Hashtag straight Sven. Genau. Wow, du hast solche Ängste bloß gegen die Möbel. Ich habe nichts gegen Schwule und Lesben, aber es ist, mir geht's. Aber. Warte, aber. Ich bin ja kein Nazi, aber. Aber. Ich empfinde es trotzdem als unangenehm, das kann ich nicht leugnen. Ich empfinde es wirklich noch als unangenehm in meiner Nähe, das muss man wirklich mal sagen, aber das ist, ich habe da prinzipiell nichts gegen. Also, na gut, mir aber soll es egal sein. Ja gut, aber reden wir jetzt von gefüllten Cannelloni in anderen Pasta drin. Das ist mir unangenehm, ja. Also nicht, ja. nicht, dass sie, sag ich mal, wobei, ist das nicht irgendwie. Okay, gut, okay, sagen wir, okay, ich muss es mal so beschreiben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Männer sich direkt vor mir küssen würden, mir ist das unangenehm, als Mann selber. Eine Frau würde da vielleicht anders drauf reagieren. Aber mir als Mann ist es halt persönlich unangenehm. Ich habe da aber nichts gegen. Aber das wäre wahrscheinlich auch dasselbe, wenn sich jetzt ein anderes Pärchen vor mir direkt küssen würde. Da wäre mir das auch ein bisschen unangenehm und ich würde da nicht unbedingt direkt hinstarren. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist dieselbe Unterhaltung, wie wenn zum Beispiel eine Mutter ihren Säugling mit der Brust füttern würde, ne, im Bus oder sowas, ne? Richtig. Es ist eine Intimität, die jetzt zwar da ist, die einem aber halt nur unangenehm ist, gegen die man aber nichts hat, weil es halt etwas ist, was halt gemacht werden muss, beziehungsweise. Du hättest das schöne Formulierung, weil es natürlich ist, richtig? Weil es natürlich ist. Das Wort natürlich würde ich nicht in den Mund. Ja, das ist ja der Unterschied zwischen akzeptieren und dulden. Na gut, das ist dann. Okay, so okay, Thema. Dann ich akzeptiere und dulde es in meiner Umgebung. Es ist mir aber trotzdem unangenehm. Ja, in meiner Umgebung. Ich habe da eine andere Einstellung dazu. Für mich ist es so, dass sich rein biologisch und chemisch und mein Kopf nichts dreht oder wendet, um mir zu sagen, so, das ist etwas, was mir unangenehm ist. Für mich kommt dann eher so eine Frage, wie kann dieser Bär den Kerl rasiert und so weiter noch irgendwas abfinden? Weil ich sehe in beiden keine Attraktivität oder so. Das wäre so mein Gedanke. Ach so, ja, okay. Ich wollte schon gerade sagen, jetzt kommt so dieses Klischee, so, diese fette Hessel-Lesbe. Nö, gar nicht. So, aber ich würde einfach nur so die Chemie zwischen den beiden verstehen wollen. Dass sie halt gleichgeschlechtlich sind. Das ist mir eigentlich scheißegal. War mir schon immer eigentlich egal. Ich bin da sehr offen aufgewachsen. Vor allem, weil ich halt sehr gute negative Beispiele in der Familie hatte. Oh, da ist jemand, der trägt noch seine Armbinder am Arm. Richtig eng. Ich mein, vielleicht ist ja auch einfach bloß die Ästhetik das Problem dabei. Weil ich glaube, wenn Leute, die du einfach bloß absolut selber kein bisschen ansprechend fühlen würden, die Intimitäten teilen würden, würdest du auch genau solche Probleme dabei haben. Ja, also weißt du, wenn du sagst, okay, also der ist definitiv attraktiv, hat so diese treuen Augen, hat so den 3-Tage-Bart, sieht gepflegt aus, auf jeden Fall würde er eine Frau oder einen Mann bekommen, ne? Aber bei anderen so Leuten so, ach du Scheiße, ey. Ey, komm, die Baggy-Hose hast doch vom Kick, oder? Und dein Haar hast du vor 3 Monaten vielleicht geschnitten. Mit diesem Staubsaugeraufsatz, den du vom Teleshopping-Kanal hast. Alter, gibt's das noch? Ja, auf jeden Fall. Das gibt's immer. Das gibt's immer. Entschuldigung, ich frag nur, weil ich krieg in letzter Zeit, nur wenn ich so durchseppe durch diese Werbesender, krieg ich dann immer nur so mit, so dieses, hier ist die neue Generation von dreckabweisenden Pfannen. Und nicer Dicern, weil das kann ich einfach nicht sehen, aber ist mir auch scheißegal. Aber du möchtest das doch sehen. Du möchtest das doch sehen, wegen den GIFs, wegen den Webams, ne? So wunderbaren Situationen, die aufkommen. So, du machst deinen Schrank auf. Oh ja, oh nein, diese herrlichen Becher. Oder wie kannst du denn nur Popcorn auf dem Sofa vernünftig essen, wenn du nicht mal die richtige Schüssel dafür hast? Guck dir mal den Mann an. Er springt auf sein Sofa, als ob er ein 6-Jähriger wäre, obwohl er 42 ist und den ganzen Tag nur im Büro sitzt. Boom, fliegt das ganze Popcorn durch die Gegend. Was, wie können wir die Abhilfe schaffen? Ein Tisch! Holen Sie sich ihn jetzt. 59,99. Diese Meinung vertritt nicht die Meinung vom Knackpunkt. Wir meinen, wir könnten auch ohne Tisch auskommen. Tut es leid, Tischlobby oder Antitischlobby. Ja, ich jongliere hier meinen Computer auf meinen Arm. Kann mir jemand helfen? Kann mir jemand eine Nummer geben? Hey, bist du etwa Anti-Laptop? Wow. Ja. Pass mal auf, okay? Ich finde, Laptops sind die größte Geldabzocke der Weltgeschichte. Ich finde, Tablets sind die größte Abzocke der Welt. Oh, stimmt, ja, okay. Zusammen mit diesen Apple Watches und so weiter. Weil, wenn du 2 Monitore brauchst, ne? Also, ich bin kurz bis zu dem Punkt, weil wenn du ein Tablet hast, was eine Tastatur dazu kriegt, hat es funktionell den gleichen Effekt wie ein Laptop. Okay, da kaufe ich mir aber Windows Surface. Das heißt, wenn sie die gleiche Funktion erfüllen und du wirklich ein Kerl bist, der diese Funktion braucht, auf dem Weg was dorthin und vielleicht auch was arbeiten oder so eine Tastatur will, dann, deshalb finde ich, für diese Funktion und wenn du die brauchst, okay, absolut gut dafür. Aber ja, ich brauche ein Handy, aber bloß doppelt so groß und dass ich nicht funktionieren kann, nicht telefonieren kann, das ist... Ja, das behindert dich ein wenig. wie heißt die Hybrid-Scheiße, wenn du irgendwie zwischen einem Tablet und einem Handy bist? Tablet. Ein Notepad. Ja, ich feppe auch ein auf die Notepad. Scheiße. Ein Phablet. Aber... Nee, es gibt wirklich Phablet. Bist du ein bisschen behindert? Möchtest du dich vorne beim Bus setzen? Ein bisschen behindert. Ich hab grad meine App an. Entschuldigung, aber wir machen uns jetzt nicht über geistig Behinderte witzig. Nee, sorry. Also ich schon. Ja, das okay, geistig behindert. Nein, geistig. Haben wir sonst doch eine Minderheit, über die du mich lustig machen möchtest? Ja, also Syrien ist ja nicht ging mir schon immer auf den Sack, ne? Ich rede täglich auf meiner Arbeit mit mehreren geistig behinderten Menschen. Da habe ich kein Problem mit mittlerweile. Oder vielleicht sollten wir Angelo zitieren mit: Ja, eigentlich sind das alle selbst schuld, wenn was passiert. Aber. Wobei hier. Hör auf, ihn voll zu verunglimpfen. Er hat heute nicht die Chance, sich irgendwie zu rechtfertigen dafür. Nee, dafür bin ich ja. Ich meine, im Nachhinein hat er auch gemeint, er hat einen Nebensatz. Nee, aber ich repräsentiere Angelos Interessen. Ich muss noch kurz ihn fragen, was seine Interessen sind. Mach mal weiter. Mach mal weiter. Oh, du bist so ein Arschloch, das ist der Wahnsinn. Ich kenne ihn nicht, Mann. Gut, aber wo wir gerade bei Minderheiten waren, Türken beschweren sich, Counter-Strike Global Offensive ist rassistisch. Nein, ich wollte gerade, Türken beschweren sich, Döner ist teurer. Was? Nein, aber Türken beschweren sich, Counter-Strike Global Offensive ist rassistisch. Und zwar geht es um die neue Map aus dem neuen, Operation? Aus dieser neuen Operation halt. Musst du natürlich auf eine neue warten? Ich habe einen neuen Link. Du musst auf eine neue warten. Warte mal. Ja, Sekunde. Kleine Quellenangabe. Sekunde. Das können wir überhaupt nicht folgen. Ich könnte auch, dass das aus dem Blaues aus dem Himmel erzählen. War das nicht, dass dort einfach irgendwie türkisches Graffiti oder so ein Scheiß war? Warte, ich kann es aber gerne vorlesen. Mikla heißt die Map übrigens. Wurde von einem Hobbyentwickler entworfen, jedoch von Valve geprüft und in das Spiel integriert. Einige Plakate auf der Karte zeigen etwa den Gründer der türkischen Republik, Mustafa Kemal Atatürk, jedoch mit geänderten Namen und, in Klammern, laut einiger Diskussionsteilnehmer, auf degradierende Art. Och. Zudem soll die Karte besonders klischeehaft Terroristenaktionen anpreisen, etwa das Eselreiten. Die zugehörige Diskussion auf Steam, bla bla bla bla bla und so weiter und so weiter. Findet ihr ist es verwerflich, sowas irgendwie auf einer Map zu zeigen? In Zeiten von Charlie Hebdo und Islamischer Staat? Ja, weil eben solche Sachen ja geschwächt sind im Moment, was halt Argumentslast angeht. Ne? Wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt hier eine Map entworfen, habe mir nichts Böses dabei gedacht, hier poste ich das, ich habe hier meine Freiheiten, ne? Schick das, Steam, also hier die Leute vom Valve gucken sich das so an, denken so, ja, das ist sogar relativ nah an dem, was wir haben, mit ein paar kleinen Änderungen, dass Gesichter oder so nicht richtig erkannt werden und zeigen das. Und natürlich kommt dann jemand und sagt so, du hast das eine Vokal in seinem Namen falsch, deine Mutter werde ich holen! Sowas in der Art. Und also ich glaube, das Problem ist eher, dass die sehen sich ja auch absolut als IS-Gegner und so. Und dass die halt jetzt gleichgestellt werden, ist mehr das Problem als bloß, dass halt verunglimpft und nicht richtig. Nö, klar, ich habe das Beispiel auch etwas runtergedreht. Ich wollte jetzt nicht direkt eine politische Ansprechung machen. Aber das hört sich für mich danach an. So, wir haben realistische Begebenheiten, die gerade bearbeitet werden und auch gerade in Publik gestellt sind. Und interessant, dass halt gerade in so etwas wie einem Computerspiel es zu so einer politischen Diskussion kommt. Vor allem sowas wie Counter-Strike, was natürlich auf der ganzen Welt gespielt wird. Aber auch finde ich gut, dass es auch da Leute gibt, die sich für sowas interessieren. Das ist einerseits das Gute, was ich daran sehe. Dass einem sowas auffällt. Weil du hättest auch einfach nur, weißt du, Hirntote da so. Ist ja wieder die DE-Türk-Map, ey. Weißt du, was ich meine? Ja, ich spiele die mit White Swap anderen Texturen für die Wände, weil dann kann ich besser sehen, wo ich Headshot muss. Ja, so weißt du, wo die. Hast du die eine Map gesehen, wo an der Ecke so ein Strich gezogen ist, damit du weißt, auf welcher Höhe du deine Waffe halten musst, damit du Headshots verpassen kannst, wenn du um die Ecke kommst? Das gibt's tatsächlich. Echt? Ja. Zweifle ich nicht dran. Nee, Texturen, die extra so geändert wurden, dass an bestimmten Ecken so kleine bunte Streifen auftauchen, damit du auf der richtigen Höhe einen Headshot setzen kannst. Ja! What the fuck? Wenn man sich Skill nicht kaufen kann, moddet ja, die Scheiße. Ja, ist echt so. Das ist aber ein total alter Trick. Mittlerweile geht das nicht mehr, weil du hast Maps, die von der Cloud bezogen werden. Also, wenn das Spiel ja erkennt, dass da irgendwas geändert wurde, ne, dann zieht es ja die Map nochmal runter, weil die denkt, okay, da ist was falsch. Ich erinnere mich bloß, wo die Texturen der Gegner extra geändert wurden, dass der Kopf einfach bloß weiß ist und der Rest schwarz, damit, wenn was Weißes unter dem Cursor ist, sofort abgedrückt wird. Das ist auch ein sehr guter Trick gewesen. Einer meiner Lieblingssachen kam aus Team Fortress 2, was wir ja alle drei lange gespielt haben. Warte, ich kann's mal parallel zeigen, ich weiß noch nicht, ob ich es zeigen sollte. Aber eine meiner Lieblingsmodifikationen oder Cheats, die war ja die Spinning-Mod. Vielleicht ist das ein Wort für euch? 1299 Stunden. Ja, ich glaube, bei mir fast. Du hast sofort gesehen, wenn einer damit cheatet, ja, oder? Ja, weil er dreht sich halt auf seiner eigenen Achse in einer unglaublich hohen Frequenz. Das hat dazu Folge, dass wenn sich das Model so schnell bewegt, bist du nicht in der Lage, einen Kopfschuss zu setzen, weil der Kopf und das eigentliche unsichtbare Gebilde von dem Charakter bewegt sich zeitversetzt. Sprich, wenn du halt einen Headshot versuchst zu landen, da wo der Kopf ist, ist er eigentlich nicht, der ist woanders. Weil das Model bückt sich ja so ein bisschen nach vorne immer, wenn es sich bewegt, weil es seine natürliche menschliche Haltung einbehält. Das heißt, wenn du jetzt in seine Richtung seines Kopfes schießt, was meistens vor allem beim Sniper wirklich schwer ist, weil er bückt sich immer ein Stück nach hinten, wenn er zielt. Ja, viel Spaß dabei. Natürlich dann noch sowas wie ein Auto-Aim drin oder sowas, ne? Ja, es war immer sehr witzig, den Leuten zuzusehen, aber ich habe auch ehrlich gesagt nie verstanden, warum man bei so einem Spiel wie Team Fortress das wirklich gebraucht hat. Weil Team Fortress für mich persönlich nie so ein skillbasiertes, sondern eher so ein teambasiertes Spiel war, was jetzt sich nicht unbedingt ausschließen muss, aber was halt irgendwie den Fokus mehr auf das Team-Gameplay hatte, weniger als auf den individuellen Skill der jeweiligen Person, die gespielt hat. Warte. Team Fortress soll um das Team sich drehen. Wir hatten die Unterhaltung oft genug. Du hast eine extreme Meinung, Mann. Ja, wie kannst du das im Internet vertreten? Wir hatten diese Unterhaltung oft genug gehabt. Hashtag, wir werden die Worte im Mund umgedreht. .net. Nein. Free Lesbia. Ich meine, du hast ja recht, aber ich erinnere mich bloß, wie du das letzte Mal versucht hast, wieder anzuspielen. Und dann, ja, was schieben die Arschlöcher hier? Das geht doch gar nicht, wie schnell läuft er und sonst was. Sven, es ist eine Phlogistinator, okay? Es ist eine Phlogistinator, die gab's schon immer. Boah, ohne Scheiß, diese Missgeburten. Nee, es war irgendwas, dass du mit irgendwas schneller bist oder so ein Kack. Ich weiß, du liebst die Phlogistinator, ne? Vor allem, wenn sie aktiviert vor deiner Nase. Ja, richtig. Vor allem, ich nichts ahnt, um die Ecke komme und der so... Ja. Get away! Okay, aber vielleicht zurück auf die politische Unterhaltung. Aber wir driften ab. Genau. Gibt's da nichts? Nee, worauf ich ansprechen wollte, ist so dieses... also politisch hat das für euch keine Bewandtnis. Nicht großartig. Was heißt politisch? Gesellschaftlich hat das für euch irgendwie vielleicht eine andere Bewandtnis. Denn findet ihr, ist es ein... also die Frage, die ich mir wirklich stelle, weil das kriegt man ja sehr, sehr häufig mit, ist, dass wenn irgendwie in irgendeiner Form der Islam beleidigt wird, sei es nur, wie gesagt, ich will jetzt keine Generaldebatte vom Zaun brechen, obwohl das jetzt sehr, sehr in die Richtung geht. Findet ihr, dass, sag ich mal, islambestimmte Länder, ich versuche das jetzt sehr vorsichtig zu formulieren, schneller an die Decke gehen, was die Beleidigung ihrer Religion angeht? Oder ist das nur so eine typisch deutsche Sicht gerade wieder so, manchmal interessiert mich. Also siehst du jetzt bloß islambestimmten Länder bloß uns gegenüber oder alle christlichen gegenüber? Weil es gibt einige christliche Länder. Ich kann es nur uns gegenüber sagen, weil ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Nee, aber wenn du zum Beispiel die USA gegenüber siehst, weil da leichteste Angriffe gegen das Christentum sind da auch schon stark gesehen. Das ist, glaube ich, eher, dass wir vielleicht ein kleines bisschen außen da stehen. Dann möchte ich wirklich nur uns nehmen, weil, wie gesagt, so andere Länder, da möchte ich das eigentlich außen vor lassen, weil da habe ich halt keine direkte Einsicht des Ganzen und das basiert dann auch nur auf Hörensagen. Aber hier bekomme ich es ja wirklich live in Medien, Funk, Fernsehen und Freundes- und Bekanntenkreis und Arbeitskreis mit. Deswegen, ungeachtet natürlich der derzeitigen Flüchtlingspolitik in Deutschland, bitte. Weil das heizt das Ganze nur wieder zusätzlich an. Deswegen ist halt die Frage so, ist das jetzt nur so eine deutsche Sicht, so nach dem Motto, drauf geschissen, also, was interessiert mich der Islam oder ist das jetzt... Ist das jetzt so eine Sache, die wirklich so klein ist, dass es wirklich eigentlich niemanden interessieren sollte? Ich denke, es wird ein bisschen unterspielt, weil es ein Computerspielthema ist. Und Computerspiele in Deutschland, ist immer so ein wehleidiges Thema. Und jetzt ist es etwas, was jetzt in einem Computerspiel aufgetaucht ist, was mit Terroristen zu tun hat. Und plötzlich haben wir ein politisches Statement vielleicht gefunden bei jemandem. Das kann schnell halt wieder zu einer Art winzigen Fegefeuer entstehen, wo dann so gesagt wird, so, ja, wenn das hier verherrlicht wird, vor allem von den Amerikanern, die so etwas zulassen, ne? Das ist übrigens total witzig, wenn man drüber nachdenkt. Das Amerikaner so, ach, das ist in Ordnung, ist kein Problem, ich gehe weiter ein Messer sammeln. Hey, Gabe! Gabe, give me a high five, please. Ich denke aber, ihr wisst, was ich damit meine. Weil es Computerspiele sind, wird's nicht ernst genommen. Mein großes Sache ist im Allgemeinen ist einfach dieses, dass es ist halt, weil wir kriegen ja bloß mit, wenn sich groß was beschwert wird, von halt von den radikaleren Gruppen oder den extremeren Seiten der Sachen. Weil ich habe keinerlei Zweifel, dass tonnenweise von Türken sich sagen, ja, scheiß drauf, es ist ein Computerspiel, was interessiert mich, ob das dort irgendwie beleidigt oder nicht. Es ist genug, was Deutsche beleidigt. Weil mit Nazis und so. Darf ich euch kurz stören? Ist einer der Nachrichten heute noch rausgekommen. Vor allem, ich habe nur runtergescrollt jetzt bei der Map und da war unten so ein kleines Newsfenster. Pokémon Rot, Blau und Gelb. Ist ja jetzt mittlerweile rausgekommen, jetzt für den 3DS. Nein, ich lese es auch gerade. Oh, du kannst es runterladen. Du kannst es runterladen. Missing No auch in den 3DS-Versionen vorhanden. Top. Alles, was ich brauche. Okay, wer geht mit mir zur Zinnoro-Insel? Hoch und runter. Da mit dem Mann reden, Pokébälle vergiss tauschen nicht, vergiss, und so. Ich wollte gerade sagen, vergiss nicht Vertania City, bitte. Eben. Oh ja, Bug-Using. Ist das nicht toll, dass es existiert? Das ist ja eine 1-zu-1-Kopie und niemand hat den Bug geändert. Es gibt noch jede Menge anderer Bugs in Pokémon Rot, Blau und Gelb. Aber das ist einer, der am bekanntesten von allen ist. Aber die hatten ja keine Wahl, das zu ändern, weil das ist in dieser heutigen Gesellschaft, die so retro- und nostalgiebasierend ist, da musst du es entweder 100% machen, was die Leute erwarten, oder es wird so im Internet zerrissen. Was absolut richtig ist, Christian, es gibt eine riesige Industrie, die von Nostalgie lebt. Schau dir die ganzen Loot Crate-Sachen an. Die leben davon, dass Leute sich an Dinge erinnern, die sie einmal toll gefunden haben. Und dann verkaufen sie dir eine Vinylpuppe von etwas, was nicht mal annähernd aussieht oder wie dein Charakter, den du immer mochtest. Oder tausende von YouTube-Videos und dergleichen. Ja, die großen Kanäle, die halt wirklich so alte Sachen uns nochmal vorführen und alles, die teilweise diese Loot Crate Promotion jetzt ja annehmen. Wovon sich ja Knackpunkt wahrscheinlich auch nicht so, ne? Ich weiß ja, ich rede jetzt nicht für Sven, ich bin ja jetzt nur Gast, aber. Mancher? Ja, Sven ist unsere Facecam-Ruhe. Das geht dann. Ja, ich zeig gerade wieder, was ich übrigens vorhin beim Peter vergessen habe. Das Idol unserer Kindheit war ein arbeitsloser Aussteiger mit hohem Bildungsgrad, der abseits gesellschaftlicher Normen im Bauwagen lebt. Wo ich gerade dabei bin. Blitzrunde. Löwenzahn oder Sendung mit der Maus? Sendung mit der Maus. Oh, das ist schwierig. Die Maus. Oh, das ist so. Der verzweifelt. Hände, weißt du, sein Kopf in den Händen vergraben. Sven geht tief. Das ist echt schwierig. Er vergisst, was die Blitzrunde bedeutet. Christian, hast du ein anderes Thema für uns? Währenddessen noch, will ich kurz mal reden über den Falkenfell. Nein, ich bleib beim Sendung. Das Export ist eigentlich recht lecker. Echt? Sag mal, bei Bieren habe ich immer das Problem, dass sie entweder einen erfrischenden Abgang haben oder einfach diesen malzigen, klebrigen, dieses ungarn angenehme. Es gibt gutes Bitter, aber es gibt auch dieses klebrige Blitter. Ja. Welche Kategorie gehört das? Ich würde Falkenfell, es geht schon ein kleines bisschen in Richtung Kilkenny, dass es halt einfach so gar nichts hat, weil ich mag Kilkenny nicht, das ist einfach bloß zu wässrig für meinen Geschmack. Es geht leicht in die Richtung dabei, ist aber trotzdem noch gut in dem Bereich, dass es einfach bloß ein gutes Bier ist, meiner Meinung nach. Weil ich mag auch nicht die zu bitteren wie Köller oder so. Wäre es ein Bier, wo du sagst, ich würde davon vier Stück am Abend trinken, oder? Nicht unbedingt. Da ist wirklich das Einzige, was mir dabei reinfällt, bisher Tyskie. Oh, ja. Tyskie ist bisher wirklich mein Lieblingsbier durch die Bank. Ja. Da muss ich zustimmen. Tyskie ist das ist der Grund, warum Polen tatsächlich betrunken werden kann. sie brauchen davon 8 Stück am Abend. Dann hast du einen guten Abend. Dann hast du einen guten Abend erfüllt. Ich bin aber da eher wegen des guten, herben, bitteren Geschmacks bei Strong. Vaka Strong. Das habe ich, glaube ich, noch nie probiert. Ah ja, dann können wir es ja nachholen. Ja, ich muss doch irgendwann. Irgendwann kommt sie bei mir in die Liste rein und vielleicht würfelt das dann der Sven. Oder ich schenke es dir als ein Promotion-Grund. Das ist auch möglich. Ach, du willst mich bloß abfüllen, und weil du Rufies sparen möchtest. Nee, du bist eigentlich ziemlich hässlich. Alter. Ja, aber ich trage Masken, das heißt, das gleicht das wieder aus. Soll ich jetzt eine Kritik über seine Maske aussetzen? Oder? Ja, ich zeig sie noch mal. Wo ist mein Goldwasser eigentlich? Ach ja, hier. Übrigens, Goldwasser super mit Sprite zu mischen. Kleiner Geheimtipp von mir. Kleiner Geheimtipp. Ich finde immer noch Cola besser, weil das wirklich absolut dann so die Würze hatte wie Lebkuchen. Ja, das stimmt. Das ist dieser Kräuteranteil, der sich gut mit den Geheimzutaten von Coca-Cola vermischt. Zimt und Kokain. Fuck yeah. Jetzt muss ich mir vorstellen, wie jemand seine Nase über ein Glas hält und einfach die Kohle durch die Nase zieht. Und dann dreht er sich um zur Kamera und hat diese braunen Augen so. Oh, ist das lecker, Leute. Wo sind meine Hände? Aber ich wollte nochmal kurz ansprechen, nämlich eine Sache, die ich mitbekommen habe, dass jetzt ja irgendwie Windows es geschafft hat, ein Bild zu produzieren, also Windows 10, der Computer dazu bringt, dass man die ausschalten muss, weil alles abstürzt und sonst die Scheiße. Du hast immer noch gute Erfahrungen mit Windows 10, Sven? Ja. Kann ich auch zustimmen. Noch keine Scheiße passiert oder so? Nein. Weil ich bin ja immer noch auf der Überlegung, ob ich mir doch jetzt schon langsam meinen PC update. Ich muss auch so als Statement sagen, weil ich arbeite auch sehr viel am PC im Moment und unser IT-Kerl hat viel weniger Arbeit, seitdem Windows 10 rausgekommen ist. Das ist für mich auch schon so. Es ist auch für mich so ein Zeichen, dass anscheinend etwas funktioniert. Es sind viele Software-Fragen, die aufkommen, je nachdem, welche Software ja wir benutzen. Ich werde jetzt nicht sagen, welche genau, ne, wegen solchen und solchen Sachen. Aber ich habe das als angenehm empfunden. Meine Arbeit, die ich halt an einem PC führe, Ist gefühlt schneller als vorher. Erstmal Nase putzen war richtig geil. Vor allem die Ab. Ja, ich hätte ja auch bloß mitbekommen bei Sven, der irgendwie Spiele auf Frames pro Sekunde hatte und dass er dann irgendwie mal eben 30 Frames. Ja, hatte. Nee, das war nicht so krass, aber ich hatte schon im Schnitt gut 10, 12 Frames pro Spiel mehr. Das wirklich im ist, Schnitt. Also das ist nicht wenig, aber der Schritt von, also es ist halt der Schritt jetzt von 7 auf 10 gewesen, nicht von 8 auf 10. Der Schritt von 7 auf 8 war schon so krass. Deswegen ist für die Leute, die jetzt von 8 auf 10 gehen, jetzt nicht so viel größer. Aber die Leute, die halt von 7 auf 10 gehen, jetzt nur was Spiele angeht, also ihr werdet schon im Schnitt so 10 Frames auf jeden Fall mehr haben, nur weil ihr das Betriebssystem gewechselt habt. Hast du auch Benchmarks laufen lassen über ein paar der aktuellen Spiele? Ja. Was hast du da so für Ergebnisse raus? Sagen wir jetzt mal zum Beispiel Far Cry 4 vielleicht so oder sowas in die Richtung? Das besitze ich nicht, aber ich habe jetzt Rainbow Six. Nee, aber sowas in die Richtung. Rainbow Six Siege. Okay. Ja, richtig. Wobei, da muss ich wohl sagen, ich hab echt gelernt, bei dem Spiel Anti-Aliasing auszumachen. Weil das bringt echt so gar nichts. Das bringt echt gar nichts. Das macht den ganzen Bildschirm eigentlich nur blurriger, als er sein muss. Ja. Warum auch immer. aber da krieg ich so... Ist das nicht Anti-Aliasing? It's real, bruh. Ja, da krieg ich aber schon gut so 80, 90 Frames im Schnitt pro Spiel. Ich lasse das allerdings auch auf einer ziemlichen High-End-Maschine hier laufen, deswegen... Okay, aber im Gegensatz zu vorher war ja die. Ach so, im Vergleich zu vorher. Warte, da brauche ich natürlich ein Spiel, was ich auch vorher schon besessen habe. Witcher 3, ja, da waren das, glaube ich, im Schnitt 10, wirklich 10, 12, 13 Frames mehr. Aber in welchem Bereich bist du denn jetzt? Von 70, die es so vorher war. Allerdings Custom, das ist so eine Mischung aus Hoch bis Ultra. Jetzt so 80, 90? Also schon ordentlich. Ja, ordentlich mehr. Also ich muss hierbei sagen, auch Frames sind sehr wichtig für Computerspiele und ähnliches. Das ändert ziemlich viel am Gameplay auch wenn man das meistens nicht glaubt. Mich ist es auch ein Riesenunterschied, selbst wenn ich 55 hätte oder ob ich 65 durchgängig hätte. Das habe ich halt jetzt nicht. Nee, das glaube ich dir auch. Für mich betrifft das jetzt nicht so sehr, aber wenn du echt so... Die eine Sekunde brauchst zu reagieren, da ist jeder Frame wichtig. Das habe ich gelernt. Vor allem bei solchen Spielen eben sowas wie Rainbow Six Siege oder auch sowas wie jetzt das aktuelle Street Fighter 5. Ne? Das ist sowas. Die größte Frames Demo der sind, Welt. Ja, Frames sind das. Aber das hängt auch ein bisschen ab davon, ob welche Art von Person du bist, ob du wirklich diese Frames mitbekommst oder nicht und welche Art von Spiel du spielst. Ich stelle das andersherum, das ist zwar richtig, was du sagst, aber für mich ist das so, Frames sind für die Leute wichtig, die auch die Frames möchten, die sie brauchen im Spiel. Sprich, in Street Fighter 5 brauchst du das unglaublich, weil du musst wissen, ich kenne jetzt den Ausdruck nicht ganz genau dafür, aber wenn du weißt, welche Angriffe... Genau, das Frame-Timing. In welchen Frames du halt einen Schlag ausführen kannst und wo du schon den nächsten Angriff machen kannst. Wenn du den Code dahinter kennst, dann weißt du auch, wie du bei bestimmten Kontrahenten dich zu verhalten hast. Da ist es wichtig, weil es kompetitiv ist. Ne? Du ver- Ach, fuck it, ich Button-Smash einfach nur. Das unterscheidet sich ja schrecklich von anderen Spielern. Die Leute, die das dann ja sowas wie bei der Evo spielen, die größte Beat'em-Up-Meisterschaft, die es ja gibt auf der Welt, das sind sowas, das ist total wichtig. Die spielen wirklich ein Spiel, was keinen Arcade-Modus hat. Ja, noch nicht. Two-Player-Modus ist doch das Wichtigste. Aber sind Street die nicht gerade... Du hast ja gesagt, du bist Demo der Welt. Ja, weil die haben doch irgendwie nur Story-Mode und noch einen anderen Mode gehabt. Warte mal. Also Street Fighter 5 hat einen Story-Mode, aber jeder Charakter wird irgendwie 5 Minuten gespielt, bis auf 2. Die haben 2 Arcs, die du spielst. Der Singleplayer, der richtige, der kommt irgendwann nach. Die wollten erstmal das Spiel rausstellen, damit du den Multiplayer schon spielen kannst. Und ich verfolge das sehr gerne, vor allem, weil ich mich halt für Beat'em-Ups schon seit Kindheit interessiert habe. Das Spiel sieht klasse aus, die Frame-Data, die in dem Spiel verwendet wird, wie sich die Charakter ein bisschen anders anfühlen als vorher. Und vor allem grafisch ist es das beste Spiel. Sogar besser als Mortal Kombat X. Also das, ich nehme an, das ist auch dein Lieblings... Franchise? Lieblingsprügelspiel? Würde ich behaupten, ja. Neben Skullgirls und Mortal Kombat X, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich hatte Skullgirls nie angespielt, aber mein Lieblingsspiel war bisher Blaze Blue. Blaze Blue ist auch sehr stark, ja. Vor allem nachdem Exert rausgekommen ist, dachte ich, also, vielleicht steige ich da auch ein bisschen ein. Ich habe aber nicht den richtigen Stick dafür. Also ich würde das auch dann mit einem Arcade-Stick spielen wollen. Mir war es bloß, weil ich mochte das, meine Art zu kämpfen ist weniger die Skills oder so etwas zu lernen und mehr versuchen, den Rhythmus des Gegners auszunutzen und dergleichen. Also Button Smash. Ja. Nö. Es gibt solche, ich weiß nicht, wie die heißen, aber es gibt Charakter, ich glaube Spacing oder so, wo du quasi Fallen aufstellst und dich halt darauf einstellst, was der Gegner machen würde und du ihn einfach Fallen auslegst und dann zuschlägst, wenn er gerade in dem Moment ist, wo er in einer deiner Projektile reinläuft. Also, ich muss zugeben, bei mir ist es um einiges simpler, aber der Punkt ist auch bloß, weil bei Blaze Blue zum Beispiel ist es... Es gibt sehr, sehr wenig wirklich große Moves. Es ist mehr, dass du die Moves wirklich sehr simpel hast. Zum Beispiel, wie jede Taste und in welche Taste du dich gleichzeitig bewegst, macht einen anderen Effekt. So wie bei Smash Bros. Das heißt, so wie bei Smash Bros. Da habe ich auch nie wirklich reingefunden. Irgendwie dieses komplett seltsame Lebenssystem, wie du doch rausfliegen kannst oder so. Und niemals eine Konsole besitzen, die das hat. Ja, ich besitze... den 3DS und auch die Wii U und spiele beide sehr gerne. Ich habe mir nämlich vor kurzem auch das DLC geholt für Bayonetta, die ja mittlerweile auch bei Smash aufgetaucht ist, was meine absolute liebste Cross-Promotion ever ist. Der Trailer dafür war einfach super, war sehr begeistert davon. Und jetzt, wo ich sie ein bisschen gespielt habe, fühlt sich wirklich an, wie das, was Platinum rausgebracht hat. Du hast Kombos, die kein anderer Charakter kann, sprich, sie fühlt sich anders als ein anderer Charakter. Sagen wir jetzt mal so, wenn Mario halt in eine Richtung schlägt, schlägt er fest zu. Bayonetta schlägt halt mit dem Fuß zu, dann mit der Handkante, dann ein Überhandschlag und zieht das alles in eine Kombo hinein. Dann kann sie ihn katapultieren in die Luft, fühlt sich direkt an wie ein, weißt du, so ein God of War, Devil May Cry Bayonetta-Spiel, wo du einfach die Gegner dann in die Luft katapultierst, damit ein paar Kombos fertig machst und dann halt zu Boden direkt runterschickst. Das kann sie, das kann sonst kein anderer Charakter. Und ich liebe das. Das spielt sich richtig gut. Ich bin sehr begeistert von, was sie halt in diese Charakter-DLCs reingepackt haben, damit sie sich individuell und anders anfühlen. Da muss ich Nintendo echt applaudieren. Ja, die haben ja mit ihren eigenen Franchises in der letzten Zeit richtig gut gehandelt, weil ich meine, die haben Smash oder sowas sehr gut, da läuft Splatoon. Splatoon, was ich richtig gut gehandelt habe, besonders zu dem Tod von dem einen Kerl. Dann, wie heißt das noch? Iwata. Super Mario Kart soll das letzte Jahr auch eins der besten sein. Ja, ist es auch. macht mir riesig Spaß. Leute behaupten, das ist ein bisschen zu langsam, weil, Gibt's nicht schon den, gibt's doch schon vor lange den 200cc-Mode. Ich weiß nicht, worüber sich die Leute jetzt noch beschweren. Ja, das ist ein altes Gerücht. Am Anfang war es tatsächlich so. Der Modus, der danach, weißt du, was das Problem mit diesem richtig schnellen Modus ist? Die Charakter sind nicht darauf geeicht. Weil wenn du sowas hast wie jetzt, sagen wir mal, Bowser oder so, und er rast da mit dieser Geschwindigkeit, du kriegst keine Kurve hin. Slime ist auch fast unmöglich, weil wenn du einen LKW hast, der 160 Stundenkilometer hinbekommt, mit einer Ladung von 22 Tonnen, was erwartest du von diesem Spiel? Nicht sehr viel. Nee, das ist wirklich so, jeder spielt Toad, Shy Guy oder irgendeinen anderen kleinen Charakter. Hier, Melinda oder sowas von Animal Crossing. Hauptsache gute Straßenlage. Die Kurve hineinsetzen. Ja, gute Straßenlage. Die großen haben sie auch, aber sie sind zu schwer, eindeutig. Ich kann keine Star Road Map spielen mit einem großen Charakter, aber ich spiele gerne Metal Mario oder so. Das ist einer meiner Lieblingscharakter mit einem Jeep oder so oder hier ein Quad-Bike. Aber es ist nicht möglich. Wo wir wieder auf den Punkt zurückkommen wegen Frames, ich habe jetzt vor kurzem überhaupt gar keine PC-Spiele mehr gespielt, sondern lediglich PlayStation 4, weil ich jetzt mit dem Nachrüsten nicht mitgekommen bin und vor allem wegen meiner Arbeit, ich sitze so wenig am PC eigentlich, da finde ich es gut, wenn ich mich auf die Couch setzen kann, um ein bisschen PlayStation 4 zu spielen. Momentan spiele ich auch gerade Fallout 4 und Bloodborne. Ja, ich kann gerade parallel nicht spielen, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch getan. Das ist halt das Hauptproblem gerade. Mhm. Aber es ist okay. Na gut, aber. Ah, es ist okay. Ja, ja. Es sei dir verziehen, dass du dir eine Konsole angeschafft hast. Die ja, ich glaub, ich bin in direkter so, Konkurrenz ist, steht. Bin ich nicht eigentlich damit die Meisterrasse? Ein PC, PlayStation 4, Wii U, 3DS. Ja, mehr. Geht, ne? Du bist auf jeden Fall bei der Geldrasse. Richtig. Money in the Bank. Okay. Das ist doch wahr. Hat doch einer ein Thema oder würden wir zu den besten 250 schon kommen? Ich bin soweit durch. Ich weiß nicht, ob noch wer was hat. Nein, ich habe ja ein Überschneidungsthema gehabt, aber ich könnte ja bei einem mitreden. Also überall ein bisschen meine Wurst dazu geben, oder wie man das sagt. Gut, Christian, dann hau mal raus, als Einziger, der wahrscheinlich den Film gesehen hat. Ja, langsam fühle ich mich etwas einsam dabei, aber da kann man nichts dabei tun. Nämlich diese Woche stand an El Secreto de sus Ojos, in ihren Augen zu Deutsch, von 2009, ein Film aus... Das Geheimnis in ihren Augen. Spanien, Italien, ich habe wieder mal mir nicht die Mühe gemacht nachzugucken. Das Geheimnis in ihren Augen. El Secreto. Das Interessante war, da kam ein Kerl vor... Der Hauptcharakter wird gespielt von Ricardo Darín. Darín. Darin. El Secreto. Also darin. Ein Kerl, der Sprengmeister in Wild Tales. Wie heißt der Film nochmal? In ihren Augen? Ja. So. El Secreto. Und es ist ein Mysterium-Thriller und ich muss sagen, in dem Film, den ich vorher mit dem Ricardo gesehen hatte, Wild Tales, was mehr Komödie und episodenhaft war, habe ich ihn nicht sehr gut gefunden. Da fand ich ihn ein kleines bisschen... Er versucht halt, diese emotionale Rolle zu bringen, als ein Familienvater, der liebt und so, kommt aber komplett ein bisschen zu kalt rüber, für mein Gefühl. Jetzt hat sich die Rolle da besser getroffen, weil er spielt dort einen Anwalt, der schon in Pension ist und versucht... zu schreiben, um ein kleines bisschen Erinnerungen oder sonst was, Sachen, die ihn einfach nicht loslassen, versuchen zu verarbeiten. Und dann kriegt man so richtig viele Rückblicke darauf, wie er in seinem Leben versucht hat, das zu machen. Und als dieser Anwalt, der einfach bloß zerfressen ist von diesen Fällen und versucht, Morde aufzudecken und so, kommt er um einiges überzeugend darüber für mich. So Leute, damit ihr hier mal mitlesen könnt bei der Handlung, mach ich mal kurz die Webcam aus. Dann könnt ihr alle schon bei Wikipedia jetzt die Handlung mitlesen, während Christian erzählt. So. Und also es fängt an, dass er halt, er möchte ein Buch schreiben und dann kommt auch zurück zu seiner alten Flamme, mit der es nie wirklich was gab und erzählt ein bisschen davon, dass er jetzt machen möchte. Und irgendwie jedes Mal, wenn er versucht, was zu schreiben, kommt es auf diesen einen Fall zurück, der scheinbar der Dreh- und Angelpunkt seines kompletten Lebens dann im Nachhinein war. Und das ist ein Fall, wo er einfach erstmal versucht, er sich bloß zu drücken. Nein, den Fall will ich nicht übernehmen, der andere ist dran, das ist gar nicht mein Dienst und sonst was. Und dann kommt er dorthin und sieht eine Frau, die völlig kaputt gehauen wurde, vergewaltigt und umgebracht. Und dann, ja, scheiße, das ist mein Fall, ich werde den Kerl schnappen. Auf einmal. Oh. Ja, er sieht halt, weil dann ist einfach bloß eine Szene, wo er wirklich, es wird impliziert, dass er stundenlang sie bloß anguckt, während der Partner, der dabei war, den richtigen Kram macht, den er halt eigentlich machen muss und er einfach bloß auf sie schaut und nichts machen kann, sein Hirn abgeschaltet. Also er ist zu faul zu arbeiten. Komm, du musst nicht so tiefe Kommentare absetzen, ne? Also es ist ein Mysterium, ein Stichel, Thriller Stichel, Stichel. Und es ist auch noch interessant, wie es Parallelen zu seinem normalen eigenen Leben sich wirklich darstellt, weil für ihn ist es so, da ist der Kerl der Mann von der Frau, der umgebracht wurde Und für ihn ist das Leben stillgestanden ab dem Moment. Er versucht das wieder zu fixen, aber irgendwie alles ist kaputt ab da. Ab da ist nichts in Ordnung. Und er selber sieht sich auch dort, wenn er rückblickend betrachtet. Ist der Film eine Erzählung oder folgst du diesem Mann die ganze Zeit? Also worauf fokussiert sich der Film die meiste Zeit? Du folgst immer ihm, aber manchmal ist es in der Gegenwart, wie er bloß daran ist, das zu schreiben oder ein kleines bisschen sich über die was passiert war, unterhält. Und was in der Zwischenzeit danach passiert ist. Oder halt wirklich rückblickend in Flashbacks, was in der Vergangenheit passiert ist dort. Okay, dann der Fokuspunkt ist aber der Ermittler. Ja, wirklich er. Der Ermittler, der Ricardo Darín. Und ich mag ihn, er hat die Rolle gut gemacht. Und da sind auch ein paar kleinere Sachen, die man nicht wirklich erwartet. Zusammengeknüpft ist das auch noch mit Aufständen in Argentinien oder so. Ich bin jetzt echt scheiße in der Geschichte, was in den 70ern dargestellt hat. Also der ganze Film findet, die Flashbacks sind in den 70ern platziert. Okay. Und die ganze Sache ist, weil es ist ein Film, der nicht aus dem Hollywood-System kommt. Deshalb muss man ja ein kleines bisschen mehr Rücksicht darauf geben, dass halt Effekte nicht so gut sind. Und ich muss wirklich sagen, dass von der filmerischen Arbeit, was ein paar der Szenen angeht, wie die Kameraführung und so etwas gemacht wurde, richtig gut sind. Das ist zum Beispiel eine Szene, die ich bloß jetzt kurz hervorheben möchte, wo sie den Killer meinen, dass er ein Fußballfan ist von einem bestimmten Verein. Und dann sind die auf dem Fußballspiel. Dann siehst du erstmal mit einem Kran, wie die Kamera dort fliegt am Platz vorbei, auf sie zu der Tribüne. Das heißt, das komplette Fußballspiel mit dem ganzen Stadion musste bloß dafür dargestellt werden. Dann ist ein wichtiger Punkt, dass der Kerl entkommen kann, weil ein Tor fällt und alle Leute einfach völlig, halt, es fällt ein Tor, fuck yeah, yeah! Außer sich, ja. Außer sich gehen und loslegt. Das heißt, das musste alles gestellt werden und es ist alles zusammen in einem Schnitt oder sehr gut vertuscht, dass es vorkommt wie ein Schnitt. Also das ist wirklich, die haben sich gute Mühe gemacht und ich würde dem zutrauen, dass es eigentlich ein Hollywood-Film vom Standard sein könnte und nicht, dass es bloß aus Spanien kommt. Ja, ich sag mal so, ich erwarte jetzt auch nicht von so einem Film so Effektgehabe, dass du notwendige Tricks benutzen musst, damit es aufwendiger aussieht. Klar, es ist kein Hollywood-Film, wie du schon meintest. Und die meisten Filme kommen ja prima damit aus, weil wenn du versuchst, eine Geschichte zu erzählen, alles andere ist ja nur Beiwerk. Es ist wichtig, was der Charakter ja vertreten kann. Und für mich ist es ja zum Beispiel wichtig, da möchte ich gerne eine Parallele zu einem anderen Film machen, den ich vor kurzem gesehen habe, auch wenn er absolut nichts damit zu tun hat, aber er taucht auch in der Liste mittlerweile auf. Vor kurzem ist ja der Anti-Helden-Film zu Deadpool aufgetaucht. Und ich konnte es nicht lassen. Und ich muss es auf den Punkt bringen, warum mir der Film hinterher so gut gefallen hat, weil ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Alles, was gespielt wurde, wie sich die Charakter unterhalten und gegeben haben, fühlte sich echt an. Weil keiner von denen legte ein Blatt vor den Mund. Weil wer sich an solche Filme von Superhelden halt angewöhnt hat, dann sieht er immer so, sie reden unnatürlich. Sie reden so, als ob ein 12-Jähriger in Gegenwart wäre. Ne? Die müssen ja aufpassen, was sie sagen. Es ist so wie eine Sendung, die zu einer bestimmten Uhrzeit auftaucht, wo halt Fluchworte nicht mehr auftauchen dürfen. Der Film hat das ja nicht. Dass er halt 18 ist, ist ja klar. Aber dass er so frei spricht, was Leute auch so denken und wie der Dialog abgehandelt wird, das ist für mich dann so Kino. Das ist halt so, dass wie Leute sich unterhalten, so eine, wie sie Sprache miteinander austauschen und dabei halt kein Blatt vor den Mund nehmen. Das fühlt sich für mich echter an als ein Filmskript, in dem so etwas nicht auftaucht. Weswegen sich dann für mich sowas wie Star Wars immer noch wie ein Film anfühlt. Für mich sowas wie Marvel Avengers 2 ein Film anfühlt. Aber hier ist es schon so, es ist etwas realistischer. Ich kann mich mit ihm auseinandersetzen, mit dem Charakter, weil das, was er gerade denkt, so, weißt du, er hat sich den Fuß vor die Bettkante gestoßen. Was würde er Captain America sagen? So, ah, verdammt. Was würde Deadpool sagen? Verfickte Scheiße! Ah, ich muss das Bett endlich umstellen, blinde Schlampe. Das hätte ich dann auch gesagt in dem Fall. Also da ist es mehr, dass halt wirklich das geredet wurde, was der Charakter sagt. Und ich muss wirklich sagen, Captain America würde sagen, oh, Sugar. Wenn es in Character wäre, vielleicht. Aber ne, in den meisten Fällen so, das sehe ich so. Und wenn du jetzt so von so einem Film sprichst, das ist für mich Sprache das Wichtigste eigentlich. Effekte sind nicht mal das Wichtigste. Wenn der Charakter einfach rübergebracht ist, sowieso er denkt, wie er sich fühlt und dass wir mit ihm fühlen und teilen können an Schmerz, den er ja erlebt, weil welches Drama ist denn ohne Drama, dann hat er für mich gewonnen. Klingt auf jeden Fall nach einer guten Empfehlung. Ich glaube, ich würde ihn mir in nächster Zeit mal antun. Ich muss auch ein kleines bisschen rausnehmen, weil ich hatte den Film jetzt extra in Originalsprache mit Untertiteln gehört. Ah, das ist toll. Weil ich hatte ja, ich mag es ja wirklich, dass man Emotionen und so etwas mitkommt. Das heißt, ich war vielleicht, vielleicht ist es nicht komplett akkurat genommen oder so, aber ich habe den wirklich überzeugend in der Rolle gefunden. Aber jetzt trotzdem, weil wir haben ja bisher diese drei Filme sonst so gehabt. Wir hatten ja Wild Tales, Green Mile und Nade und Zemin gehabt. Und ich muss leider sagen, dass jetzt trotzdem unter diesen drei Filmen, es ist zwar ein guter Film, aber ich würde ihn jetzt als den vierten darunter ansetzen. Einfach weil dich emotional dieser Film fertig gemacht hat, wie der eine, von dem du mal erzählt hattest. Na dann, Sim. Ja, das ist, weil es ist Mysterium und Drama und war da nicht so dramatisch wie Nada und Zemin. Mhm. Und ich habe trotzdem ja vorher gemeint, das Problem war jetzt bei den Sachen, dass ich halt der Einzige bin, der die wirklich alle gesehen hat. Richtig. Die mitgeredet hat, Azka und Marek, wenn sie mal endlich wieder auftauchen könnten, natürlich dort mehr mithalten. Schnauze an die Sache, weil Wild Tales, wie ich das auch bei Red Letter Media hatte, halt Kunst ist dafür da, um Emotionen in dir hervorzurufen. Ja. Und das hatte Nada und Zemin mehr geschafft als das hier. Und ich bin dann noch der Ansicht, dass, was ich auch vorgelesen hatte, was ich finde, es ist schwerer, einen Mann zum Lachen zu bringen, als zum Weinen. Weil wir wissen, was traurig ist, wir wissen nicht, was für einen witzig ist und nicht für den anderen. Deshalb fand ich ja, dass Wild Tales, der andere Film, mit dem gleichen Schauspieler, was besser war. Aber trotzdem muss ich sagen, es war überraschend gute Leistung dafür, dass aus spanische Werke aus den letzten paar Jahren so gut und so hoch vertreten waren in der 250er-Liste. Aber da können wir ja schauen, was denn für nächste Woche zu schauen ist. Vielleicht möchtest du ja auch damit machen. Ich habe hier einen W250 und schauen wir mal, was für ein Film auf der Liste ist. Wir kommen mit Nummer 77. Endlich was Niedriges. Halbwegs Hohes. Ja, vielleicht kennen wir, was das ist. Und ich aktualisiere noch einmal kurz, ob die Liste nicht doch geändert wurde, weil es ist ja, wir gehen ja nach der IMDb Top 250 Liste und schauen uns dort die 250 besten Filme nach und nach an. Und da ist Nummer 77 immer noch Reservoir Dogs, wilde Hunde. Ein Quentin Tarantino-Film. Einer, den ich mir vielleicht sogar mal wirklich angucken werde. Sicher nicht der letzte bleiben. Ist das nicht richtig? Das ist Quentin Tarantino, oder? Ja, ist Quentin Tarantino. Ja. Oh. Und Steve Buscemi und Bruce Willis. Oh, das oder? Stimmt. Nee, falsch. Nee, falsch. Ich habe gerade Pulp Fiction. Nee, war Steve Buscemi, ja. Mr. Pink. Also während ihr jetzt natürlich auch über den Film gesprochen habt, habe ich natürlich so ein bisschen Werbung noch für andere Sachen im Hintergrund gemacht. Nee, so, aber ich meine, wir sind ja schon, sag ich mal, für heute relativ durch. Und die Sache ist, ich habe zum Beispiel die ganze Zeit im Hintergrund gezeigt, so, hey, Doom 4 erscheint uncut in Deutschland, so. Release-Daten von allem. Wow, Big, wie oft benutzen die das noch als Argument, um ein Spiel in Deutschland zu verkaufen? Ist doch mittlerweile lächerlich, oder? Dazu möchte ich mich vielleicht in der nächsten Folge äußern. Für mich klingt's eher, ist es so scheiße, dass es nichts geschnitten werden muss in Deutschland. Boah, ist das ein Kackspiel. Nee, es ist nur dieses so, wir sind immer noch im Glauben, dass... Ah, egal, aber es wäre jetzt halt ein anderes Thema für eine andere Show, denke ich mal. Ja. Können wir nächste Woche reden. Nächste Woche, USK fickt mich ins Knie. Nicht. Genauso wie, warte, der kurze musste mal nebenbei noch sein. Uwe Boll, fick dich. Ja, Bottomline ist das genau dasselbe wie dieses, ich gehe nicht nach Nordsee essen, ich habe da eine Ratte letzte Woche gesehen. Keine Kakerlake? Ja. So, aber dann kommen wir langsam zum Abschied. Bo, hast du denn irgendwas zu verlinken, zu verklicken? Möchtest du irgendwen grüßen? Jetzt wäre der Zeitpunkt dafür. Ja, ich würde auf jeden Fall den Rest unserer Gruppe zu einer größeren Runde begrüßen, weil the more the merrier, sagt man so schön im Englischen. Ich habe aber sonst keine Promotions zu vergeben, weil ich bin, ja. Promote los. Nicht vielleicht deine Schwester oder so, ihre Dienste. Alter. Nee. Alter, wie ich das gerade angehört habe. Wer möchte die Dienste einer Schwester mal hier irgendwie promoten? Ich gebe mir das jetzt mal in den Podcast. Nicht solche Dienste, dreckige Sau. Nee, dann, sie müsste erstmal rauskommen, weil sie heute zufälligerweise bei einem Escape Room im Spiel mitspielt. Das, wir sehen sie nie wieder. Genau. Aber, so, und Sven, mit dir haben wir nächste Woche wahrscheinlich nicht zu rechnen. Ich weiß es nicht, Internet, weil die Internet-Provider streiten sich ja mal wieder und fickt euch einfach alle, ey. Ohne Scheiß. Ja, wird mir leid tun, muss ich schauen, ob ich sonst wen aus dem Schrank kriege, weil zu zweit sind irgendwie doch die doofsten Folgen. Da fühle ich mich so einsam ohne dich. Also offizieller Wechsel ist der 1. März gewesen, muss man dann ja schon sagen. Aber wie das dann jetzt ist, keine Ahnung. Bei Problemen dreht der Sven bei mir. Werden wir sehen. Wenn nicht, kann ja Sven sich ein kleines bisschen beschäftigt halten mit. Er wollte ja immer noch über unsere Rollenspielerfahrungen reden, denen der Bo auch mitteilt ist. Richtig. Oh, das stimmt, ja. Das wird aber ich bin auch Vollzeit-Nerd. Das wird aber habt ihr mal gesehen, wie viele Brettspiele ich habe? Viel zu viele. Ja, du bist nicht Vollzeit-Nerd, du bist Vollzeit-Money! Get cash! Get money! Get cash! So. Get money! Get cash! Von unserer Seite. Money, money, wir cash, möchten money, money, noch get. Verlinken zum Knackpunkt.net, unserem Blog. Oder folgt uns auf Twitter mit @der_knackpunkt. Oder wir haben auch ein paar YouTube-Videos, vielleicht mehr vereinzelt vom Sven, unter Knackpunkt Gaming da. Hey, da kommt demnächst übrigens mehr, und zwar Abendunterhaltung. Und da freue ich mich schon selber drauf. Und als auf Twitch ist er jetzt auch mit Garudabu, also weil ihr das vielleicht anfolgen wollt, verfolgen wollt. Das ist heute nur ein Test gewesen. Oh, okay, cool. Seid dabei. Geil. Hammer. Wenn ihr seine Fresse sehen wollt, wie der sich aufregt und die Augen rollt, während ich Scheiße labere, da habt ihr es. Also vielen Dank, das war der Knackpunkt für diese Woche. Hoffentlich schaltet ihr auch nächste Woche ein. Und vergiss nicht, der Knackpunkt ist nur echt mit dem roten Mikro. Ciao! Ciao, ciao! Tschüss, vielen Dank, dass ihr mich haben wollt.